5 Dosenschildkröten? Das ist nichts gegen die mindestens 90 maurischen Landschildkröten, die sich im Grab von Hillason Tachtit fanden. Es weist einige erstaunliche Parallelen zum Horn Shelter Man auf, obwohl es über 11.000 Kilometer entfernt in jenem Landstrich liegt, der viele Jahrtausende später einmal das heilige Land des Juden und des Christentums werden sollte. Es wird nur ein netter Zufall der Geschichte sein. Aber hier, im westlichen Galiläa, liegen in kaum 30 Kilometer Entfernung 2 Orte, aus denen Wundertäter stammen, die stets ins Spiel gebracht werden, geht es um die Frage, ob nicht auch in der Bibel Schamanismus existiert. Da ist die oft als Hexe bezeichnete Nekromantin von Endor. Sie ist es, die auf Bitten des Königs Saul den Totengeist des Propheten Samuel heraufbeschwört. Seelenbegleiterin nennt sie die Theologin Marie-Therese Wacker. Und da ist der Wunderheiler aus Nazareth. Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass die Versuchung Jesu doch sehr einer durch Fasten induzierten Schamanenreise ähnelt. Er wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er 40 Tage hungert und mit den wilden Tieren lebt, bis ihn der Teufel versucht und erst nach Jerusalem, dann auf einen Berg entführt, und am Ende erscheinen die Engel. Doch jetzt liegen wir selbst der schamanischen Kraft von Hillason Tachtit und reisen wild durch die Zeiten. Doch etwas scheint an dieser Region zwischen See Genezareth und Mittelmeer außergewöhnlich. Denn betrachtet man das 12.000 Jahre alte Felsengrab, kommt man um das Epitheton Wundersam kaum umhin. Als stünde man einem Urahn all jener Charismatiker gegenüber, die hier in späteren Zeiten für Furore sorgen. Und das sind wahrlich nicht wenige. Wir befinden uns also im Jahr 3000 vor der Schamanin oder 10.000 vor Christus. Was die Vorgeschichte etwas kompliziert erscheinen lässt, ist die nicht immer einheitliche Terminologie. Wir befinden uns hier im Epipaläolithikum. So wird im ostmediterranen Raum die Übergangszeit vom Paläolithikum zum Neolithikum bezeichnet, die in den meisten Regionen Europas Mesolithikum heißt. Die Kultur des Natufien in der Levante ist die erste, die Hinweise auf Sesshaftigkeit liefert.